Thank you.

Vielleicht. Ist aber auch nicht so. Nicht, vielleicht, nicht, nicht so. Nicht. Ist so. Nicht. Aber auch ist nicht. So. Aber auch nicht so ist es.